schlafen. Jo, hast du wieder böse geträumt? Na komm, ich bring dich zurück in dein Bett, ja? Was ist denn los? Melanie hat wieder schlecht geträumt. Ja, komm, komm her. Alles gut, das war nur ein Traum, mein Schatz. Ich mach nicht. Hey, das ist ja Blut. Sie hat ein kleines Loch hinter dem Ohr. Was? Wahrscheinlich hat sie sich blutig gekratzt. Komm, wir machen da ein Pflaster drauf. Man pustet, ja? Ich gebe ihr ein leichtes Sedativum. Bist du sicher? Ein ganz mildes, das schadet nicht. Aber sie ist ja ganz panisch. Komm, wir bringen dich jetzt zurück. Und dann wird schön geschlafen. Ja, ist... Es ist 3:30 morgens, da wird geschlafen. Muss mich beeilen, ich muss 7:30 in der Klinik sein. Du hast dir zu viel gegeben. Ich krieg sie nicht wach. Was? Das kann doch nicht sein. Melanie? Hey. Melanie. Komm, wach auf. Melanie? Was ist? Was hat sie? Warum wacht sie denn nicht auf? Ich finde keinen Puls. Melanie! Was sind das für rote Flecken überall an ihrem Kopf? Das sieht ja aus wie von Saugnäpfen. Nacht und Neumond von Bodo Traber. Musik André Abshag. Hallo! Nein! Aufwachen! Hallo! Hallo! Hallo! Rein, bitte! Hör mir auf, hallo! Nicht erschrecken. Sie sind nicht allein. Hier bin ich. Wo? Hier. Hier drüben. Nein, Sie sind nicht blind. Es ist nur stockdunkel hier. Mit der Zeit kann man Schemen erkennen. Wer sind Sie? Wo bin ich hier? Was haben Sie denn mit mir vor? Es geht mir genauso wie Ihnen. Ich bin auch hier aufgewacht, vor ein paar Minuten erst. Nein, ich habe keine Ahnung, wo wir sind oder wie wir hierher gekommen sind, aber da vorn sitzt noch jemand. Was? Ein Mann. Ich hab so furchtbar geträumt. Mir tut alles weh. Bei mir auch. Die Sitze hier sind total unbequem. Wir brauchen nicht zu suchen. Wir haben nichts bei uns. Auch meine Jacken und Hosentaschen sind völlig leer. Jetzt kann ich sie auch sehen. Mein Name ist Robert. Robert Bloch. Ich arbeite in einer Bank. Angenehm, Ellie von Horn. Vielleicht kennen Sie mich. Ich bin Schauspielerin. Nein, es tut mir leid. Da ist ein leichter grüner Schein. Sehen Sie den auch? Der kommt von dort vorn. Ist das ein Tunnel? Es ist ein Gang mit Sitzen links und rechts. Ja. Es muss eine Art Notbeleuchtung sein. Er wacht auf. Wer ist da? Hoch. Wir sind zu zweit. Mit Ihnen zu dritt. Wir wissen alle nicht, wo wir sind. Was? Meine Augen? Nein. Ich sehe nichts. Oh, Vorsicht. Da ist eine Wand. Nein. Das ist Glas. Eine Fensterscheibe. Aber ich kann nicht das Geringste erkennen. Wer sind Sie? Was soll das vorstellen? Eine Entführung? Legen Sie sich ab. Wir wissen auch nichts, oder? Oder was? Ich kenne Sie nicht. Sie sagen, Sie sind auch hier aufgewacht, aber das kann ja jeder sagen. Ich bin eine hochgestellte Persönlichkeit. Ich war in meinem Büro, glaube ich. Und dann... Ich war zu Hause. Da ist ein Lenkrad. Ja, da vorne, links. Ein Lenkrad, das ist ein Fahrersitz. Ja. Ein Bus, ein Reisebus. Ja, dort draußen stehen Autos. Wo? Ja, neben uns, hinter uns, überall. Aber alle dunkel. Ach, kein Zündschlüssel. Das Funkgerät funktioniert auch nicht. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Versuchen Sie die Türen. Sinnlos, die gehen nur elektrisch auf. Ich will jetzt hier raus! Es ist eine Autobahnbrücke. Der Bus ist völlig eingekeilt. Sie stehen in beide Richtungen, bis zum Horizont. Aber alle verlassen. Was? Aber das sind doch hunderte von Autos. Wie können die alle verlassen sein? Keine Ahnung. Es muss irgendwas passiert sein. Irgendeine Katastrophe. Was für eine Katastrophe? Und wie kommen wir hierher? Vielleicht eine Maßnahme zur Evakuierung. Es wird uns schon wieder einfallen. Amnesie hält nicht lange an. Nirgends ein Licht. In keiner Richtung. Es muss Neumond sein. Sonst wäre es nicht so dunkel. Ja, man sieht nicht einen einzigen Stern. Und dieser grüne Schein, das ist nicht nur die Busbeleuchtung. Nein, nein, es kommt vom Himmel. Es ist überall. Robert, wo wollen Sie hin? Zum Geländer. Vorsicht, hier stehen Tür an Tür. Wir müssen hier drüber klettern. Über die Motorhaube. Hören Sie das Rauschen? Wie Brandung. Was ist da unten? Können Sie etwas erkennen? Wellen. Weit unten. Ja, sonst gar nichts? Nichts. Nur Wasser. Und das da drüben? Das ist doch ein Schatten vor dem Nachthimmel. Ist das ein Hochhaus? Tatsächlich. Ein Pylon. Das ist ein Pylon. Ein was? Ein Pfeiler. Es ist eine Hängebrücke. An dem Pylon sind die Stahlseile verankert. Aber man sieht nur den einen. Und er scheint 500 Meter hoch zu sein. Eine Brücke? Die muss doch irgendwo hinführen. In der einen oder in der anderen Richtung. Wir müssen einfach nur der Straße folgen. Einverstanden. Wir können ja eine Münze werfen, aber wir haben keine. Gehen wir auf den Pfeiler zu. Wenn es ein Ufer gibt, dann doch wahrscheinlich in dieser Richtung. Was heißt das, wenn es eins gibt? Ich habe das Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben. Aber je mehr ich versuche, es zu fassen... Desto mehr entgleitet es einem wieder. Ja, es geht mir genauso. Dieses Auto da vorn. Ein Taxi, na und? Was erschreckt Sie so daran? Es kommt mir bekannt vor. Es erinnert mich an etwas. Moment. Moment. Ich glaube, es wird deutlicher. Und jetzt leck meine Stiefel. Leck mir schön die Sohle ab. Ja. So gefällt mir das. Cheers. Danke. Na, schlechten Geschmack im Mund? Ach, kaum auszuhalten, diese Hitze. Ich mag's so heiß. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wo es hingehen soll. Dahin, wo was los ist. Oh, noch nicht genug erlebt? Da, wo Sie herkommen? Bei der strengen Dame? Woher? Mir macht keiner was vor. Ich fahre dieses Taxi schon ewig. Ich habe alles gesehen. Und ich durchschaue jeden. Na klar. Sie sind Banker, nicht? Und damit können Sie ja im Fernsehen auftreten. Erfolgreich? Wohlhabend? Mit einer schönen Frau? Und meine Frau... Findet auch keine Erfüllung mehr, hä? Kein Kick ist mehr stark genug. Alles ist hohl und langweilig. Ich verstehe Sie vollkommen. Niemand kann Ihnen helfen. Niemand außer mir. Ich habe was für Sie. Was soll das sein? Ein Phone? Etwas ganz Neues. Eine App. Direkt aus der Hölle. Ja, sicher. Hat so ein Software-Genie bei Hellfire.com entwickelt. So was haben Sie noch nie gesehen. Hören Sie, ich habe schon viel gesehen. Nicht zugelassen für den freien Markt. Aha. Aha. Eigentlich existiert sie gar nicht. Geben Sie mal her, jetzt machen Sie mich neugierig. Das ist nur eine App, oder? Und was kann die? Och, sie gibt einem die absolute Macht über einen anderen Mensch. Irgendeinen. Einen bestimmten. Hier, da. Auf dem Display. Das ist er. Er heißt Philipp. Wohnt in Perth in Australien. Und das ist seine Frau Minoko. Und sie bumsen. Sie haben normalen Sex. Minoko ist nicht frigide wie Ihre Frau. Woher wissen Sie, was... Gleich stehen jetzt Sie auf. Gehen zur Arbeit. Da ist es jetzt 6.30 Uhr morgens. Er ist Angestellter in einer Versicherung. Sie Grundschullehrerin. Sie verdienen nicht viel. Wie soll das funktionieren? Das mit der Macht. Was soll passieren, wenn Sie Gott wären und könnten über sein Leben bestimmen? Was würden Sie ihm passieren lassen? Ja, vergessen Sie es. Glauben Sie echt, sowas würde mich interessieren? Machtfantasien an einer Game-Figur auslassen? Ist doch erbärmlich. Das ist kein Game, Robert. Philipp ist ein realer Mensch. Und Sie haben die absolute Macht über ihn, wenn Sie wollen. Das ist eine große Verantwortung. Das können Sie nicht ernst meinen. Rufen Sie ihn an, wenn Sie mir nicht glauben. Das da ist seine Nummer. Okay. Nehmen Sie Ihr Telefon und rufen Sie ihn an. Jetzt. Bescheuert. Ist doch gar nicht. Hallo? Das ist irgendein Trick. Who is that? Das gibt's nicht. Someone had the wrong number. Aha. Ja, das muss ein Trick sein. Jetzt geht er ins Badezimmer. Was soll passieren? Er soll sich den Arm brechen. Pfui. Sie sind ja gemein. Darling. Aber okay. Like juice or... Was? What happened? Er ist ausgerutscht und... Is it broken? Und hat sich den Arm gebrochen? I'll get the car, bring you to the hospital. Das ist unmöglich, das gibt's Sie doch gar nicht. App. Wenn Sie sie nicht benutzen, fallen auch keine Kosten an. Und wenn doch... Dann was? Ist alles selbsterklärend. Eine Voodoo-App? Ja, irgendwie schon. Das musst du mir zeigen. Ich habe seitdem nicht mehr angefasst. Ich weiß nicht, ob ich das will. Deshalb bist du so ein Nervenbündel seit 3 Tagen. Das muss doch irgendein Fake sein. Irgendein Game. Ja, das dachte ich auch. Aber ich habe recherchiert. Es scheint den Mann wirklich zu geben. Und ich habe ihm den Arm gebrochen. Mit einem Knopfdruck. Das geht doch gar nicht. Ich kann dir seine Facebook-Seite zeigen. Das beweist gar nichts. Was macht sie? Sie schneidet sein Essen und füttert ihn. Er hat den Arm in Gips. Und Sie wissen nicht, dass wir Sie sehen und hören können? Nein. Aber da muss doch eine Kamera sein. Wo ist die? Es ist ein Tablet oder ein Phone. Ich weiß es nicht. Mach irgendwas. Nein. Na los. Nein. Tu ihm was Gutes. Eine Gehaltserhöhung. Als Wiedergutmachung. Weißt du denn, wie das geht? Ja, es ist ganz einfach. I don't remember even buying that lottery ticket. Oh, wie die sich freuen. $50,000? It's real. War eine tolle Idee mit dem Lotteriegewinn. Salary, now this? Maybe we got lucky after all. Und nächste Woche befördern wir ihn zum Abteilungsleiter. Dann verzeiht sie ihm auch die Nummer mit der Sekretärin. Hey, what are you doing? Macht, macht sexy. What do you think? Hey, was machst du? Was glaubst du, was ich mache? Was hat denn die App gekostet? Nichts. Der Typ meinte, es fallen nur Benutzungsgebühren an. Aber er kennt weder meinen Namen noch meine Adresse. Und mein Telefon verwendet IP-Adressen aus Hongkong. Ach, raffinierter Hund. Hey, hast du noch immer nicht genug? Ich habe ja einiges nachzuholen, oder? Ich muss nach Sydney nächste Woche. Kommst du mit? Wir könnten einen Abstecher nach Perth machen. Es gibt sie wirklich. Da stehen sie und schauen sich das neue Haus an. Ist kaum zu glauben, oder? Also, ich war mir auch nicht ganz sicher, ob sie wirklich real sind. Bis jetzt. Da stehen sie. Beide. Philipp und Minoko. Vorsicht, duck dich. Sie können uns sehen. Die achten nicht auf uns. Die wissen nicht, wer wir sind. Wir sind nur irgendwelche Touristen, die sich verfahren haben. Ob sie es ihm jetzt sagt? Ja, mach die App an, dann hören wir sie. What do you mean? Pregnant? Na, wie fühlt man sich als Göttin? Ich warte immer drauf, dass eine Rechnung kommt. Eine Rechnung aus der Hölle. Für die Voodoo-App. Mach darüber keine Witze. Na komm. Nicht. Ich bin nicht in Stimmung. Außerdem... Du willst noch weg. Ich habe noch eine Verabredung. So spät. Hab ich je etwas über deine Eskapaden gesagt? Über Madame Zoe? Schon okay, aber wir wollten doch sehen, wie es Philipp und Minoko geht. Ach, wie soll's denen schon gehen? Er ist Vizepräsident und sie steht kurz vor der Niederkunft. Denen geht's besser als uns. Das langweilt. Ja, da ist was dran. Die werden auch immer arroganter. Und wie du ihm diesen Posten verschafft hast. Gelernt ist gelernt. Er ist genauso ein Schwein wie du geworden. Ich mag sie gar nicht mehr. Ich finde, die haben mal einen Dämpfer verdient. Your wife will live. She will never have children again, but she'll live. But the baby. Sie hat das Baby verloren. So sorry. Hast du das gemacht? Ich hab dir doch gesagt, sie sind mir zu arrogant geworden. Du Biest. But we did well the whole last year. Neues Kleid? Hast du schon wieder ein Date? Und wenn? Philipp ist gerade bei seinem Boss. Sie schmeißen ihn raus. Es geht ihm ziemlich schlecht, oder? Oh ja. Er kann einem leid tun. Willst du nicht zusehen? Ich kann jetzt leider nicht. Erzähl's mir später, ja? Wartest du auf mich? Soll ich das? Ja, bitte. Und mach nichts ohne mich, ja? Sie verlässt ihn? Ja. Schlimmeres kann sie ihm kaum noch antun. Er hatte doch die schöne Zeit mit seiner Sekretärin. Bei ihr konnte er alles ausleben. Du bist eine grausame Göttin geworden. Du bist genauso schlimm. Ein Sadist. Morgen geben wir ihm einen neuen Job. Und lassen ihn eine neue Frau kennenlernen. Eine ganz süße, liebe, verständnisvolle. Ja, und dann? Und dann nehmen wir ihm alles wieder weg. Geil. Er hat sich vor den Zug geworfen? Wann? Heute Morgen. Er war auf dem Weg zum Arbeitsamt mit der U-Bahn. Und dann sprang er plötzlich. Aber das kann er uns nicht antun. Ich war noch nicht mit ihm fertig. Jetzt ist er fertig mit uns. Dann suchen wir uns einen anderen. Die App funktioniert nicht mehr. Bist du sicher? Sie lässt sich nicht mal mehr aufrufen. Ich muss jetzt ins Büro, bevor der Alte wieder meckert. Der hat's gerade nötig. Verdankt dir sein Vermögen. Und beim Golf lässt du ihn auch immer gewinnen. Wo sind meine Autoschlüssel? Ah, da drüben. Pass auf, die Putzfrau hat den Boden. Ja, auf, Robert! Au! Robert, was ist passiert? Mein Arm, au! Ich glaube, der ist gebrochen. Gebrochen? Komm, ich helfe dir auf. Ja, danke. Pass auf! Wie war denn das möglich? Jetzt sind beide gebrochen. Ich habe mir beide Arme gebrochen. Verstehst du? So wie damals. Bei Philipp. Hey, wer auch immer du bist, ja, tu das nicht! Ich bitte dich, tu uns das nicht an! Der Himmel wird heller. Ist das der Mond? Seit wann ist der Mond grün? Es muss irgendwas anderes sein. Ein Nordlicht vielleicht. Da ist ein Licht. Ein elektrisches Licht. Dort hinten. Sehen Sie es? Was? Wo? Ganz dort hinten. Am Fuße des Pylons. Ja. Kaum zu erkennen, aber heller als der Himmel. Das ist ein ganz schönes Stück. Das ist mir egal. Wenn es 10 Kilometer sind, da muss jemand sein. Aber hier ist alles voller Autos. Man kommt kaum durch. Dann steigen wir eben drüber. Oder haben Sie irgendeinen dringenden Termin? Albert, kommen Sie? Albert! Was ist los? Stimmt was nicht? Dieses alte Moped, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie glauben, Sie haben uns eingekreist. Sie glauben, wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Sie glauben, wir müssten uns geschlagen geben, aber wir geben uns nicht geschlagen. Hierher! Wir kämpfen bis Kommen zum Sie letzten Tropfen. Vorsicht! Die Wand! Wir werden... Oh! Und am Ende werden wir ist. Was passiert? Soll euch ein Arzt holen? Gott, sie haben genau darunter gestanden. Meine Beine. Ich will meine Beine nicht mehr. Ihr Rückgrat ist gebrochen. Nicht, hey! Nicht einschlafen! Sie werden alle die anderen wieder von der Erdscheibe fegen. Sie werden das Gewürm ausradieren. Warum sind sie nicht im Luftschutzzelt? Es war zu spät. Der Mann da, er ist von den Trümmern getroffen worden. Mal sehen. Da ist nichts mehr zu machen. Großer Himmel. Armer Teufel. Aber das werden die uns bald büßen. Bald haben wir die Wunderwaffe, den Todesbacillus. Und dann schlagen wir zurück und sehen zu, wie sie alle verrecken. Ja, bestimmt. Kennen Sie den Mann? Nein. Er scheint keine Kennkarte bei sich zu haben. Das ist gegen die Vorschrift. Und was haben Sie da? Was sind das für Zettel? Die hat er in der Hand. Was? Zeigen Sie mal her. Nieder mit Hessen. Das ist doch nicht zu glauben. Widerständler! Ihr seid Widerständler! Aber ich sage Ihnen doch, ich kenne den Mann nicht. Steht da mit Hetzschriften in der Hand und lügt mir frech ins Gesicht. Hey, hier geblieben! Das wird dir noch leid tun, du Bürschchen! Dafür machen Sie dich ein! Komm, hey. Kürzer! Name und Beruf? Innozenz. Franz Innozenz, Gesundbeter. Ich bitte Sie, Exzellenz, lassen Sie mich gehen. Meine Frau und meine beiden braven Kinder warten zu Hause auf mich beim Abendbrot. Sie sind auf frischer Tat ertappt worden, als Sie diese Flugblätter verteilen wollten. Flugblätter, in denen unser großer Genosse Alfons Hessler verunglimpft wird. Aber ich sage doch, ich habe nichts damit zu tun. Ich habe den Mann, der Sie bei sich hatte, nicht gekannt. Bitte glauben Sie mir doch. Sie haben sich nur zufällig mit ihm angefreundet, mit einem Wildfremden während eines Bombenangriffs. Er wurde verschüttet. Ich wollte ihm helfen. Sehr mutig. Und warum wollten Sie dann weglaufen, als der Blockwart Sie gestellt hat? Ich hatte Angst. Ja, was denn nun? Mut oder Angst? Entscheiden Sie sich mal. Typisch für euch, Hochverräter. Am Ende zu feige, um sich zu seiner Lumpengesinnung zu bekennen. Ich denke, an der Schuld kann kein Zweifel bestehen, Exzellenz. Ich beantrage Tod durch das Fallbeil. Steckt ihn in die Gruppe, die morgen früh an der Reihe ist. Dann ist das Dutzend voll. Der Nächste. Ich bitte Sie, meine Frau. Schafft ihn raus. Meine Kinder brauchen mich. Was wollen wir hier bei Fuß? Mitten in der Nacht? Ich wollte Ihnen das hier zeigen, Exzellenz. Ein altes Grat? Na und? Es lag unter dem Geröll bei dem getroffenen Haus. Es gehörte Renegard. Der bekannte Widerstandsführer. Also er war der Verschüttete. Schicksalhaft, dass ihn der Tod auf diese Weise ereilt hat. Ja, aber dieser andere Mann, den wir heute verurteilt haben, Franz Innozenz. Was ist mit ihm? Er war nachweislich zu Fuß unterwegs. Und er kam aus einer anderen Richtung. Wir haben feststellen können, dass er unmittelbar zuvor bei einem Patienten war. Und weiter? Er scheint wirklich unschuldig zu sein. Es wäre noch Zeit für eine Begnadigung. Jetzt hören Sie mal zu, Beifuß. Ich schätze Ihre hündische Ergebenheit. Danke, Exzellenz. Und ich hoffe, Sie enttäuschen mich daran nicht. Natürlich nicht, Exzellenz. Wir sprechen das Recht des Volkes. Wir dürfen keine Schwäche, keine Gnade und kein Schwanken zeigen. Die Begnadigung eines einmal Verurteilten würde die Schuld aller in Zweifel ziehen, die vor ihm starben. Wir haben nicht das Recht, uns zu irren. Ich verstehe. Das mag für den Einzelnen hart sein, aber für das Volk ist es wichtig, dass wir Stärke und Härte zeigen. Wir dürfen sein Vertrauen in uns niemals erschüttern. Ich verstehe völlig. Und nun, wo der Kriegsverlauf für uns immer ungünstiger wird, ist es umso wichtiger, diese Härte zu zeigen und uns nicht erweichen zu lassen. Nun kommen Sie, Beifuß, zurück zum Cognac und unserer Schachpartie. Scharfrichter, waltet eures Amtes! Die Nächsten! Ich kann sie sehen. Ich sehe sie da oben hinter dem Fenster, Exzellenz. Ich hatte schon Patienten wie Sie. Die Fäule steht Ihnen im Gesicht. Du da! Los, rauf auf das Fallbeil! Die Fäule zerfrisst Sie von innen, Sie Bestie! Sie Bestie! Sie Bestie! Bestie! Wir müssen mehr Todesurteile verhängen, Beifuß. Uns entgleitet die Kontrolle. Der Feind ist heute Nacht durchgebrochen, Exzellenz. Umso weniger Zeit bleibt uns. Lassen Sie weitere Guillotinen errichten. Ja, Exzellenz. Wir haben doch noch die Geheimwaffen. Dafür ist es zu spät, Beifuß. Es ist für uns alle zu spät. Willkommen unter den Lebenden, Exzellenz. Wie lange war ich? Im Koma. Über eine Woche. Als man Sie fand, waren Sie schon ohne Bewusstsein. Die Blutfäule hatte schon das Gehirn erreicht. Ja, aber... Warum Sie noch leben? Das neue Medikament, das uns die Siegermächte gebracht haben, Penicillin. Es hat Sie völlig kuriert. Siegermächte? Ach ja. Wir haben Frieden, Exzellenz. Endlich. Alfons Hessler hat sich in seinem Bunker das Leben genommen. Viele haben es ihm gleich getan. Staatsanwalt Beifuß zum Beispiel. Und draußen warten ein paar Herren, die Sie dringend sprechen möchten. Die mich verhaften wollen? Zweifellos. Den Eindruck machen Sie nicht. Ich danke Ihnen allen für diese große Ehre anlässlich meines Dienstjubiläums. Mit Demut nehme ich diesen Friedenspreis an. Habe ich mich doch in diesen 10 Jahren, seit Ende des Hessler-Regimes und seines schrecklichen Krieges, in diesen 10 Jahren, die ich nun Justizminister unseres neuen demokratischen Staates sein darf, nur mehr bemüht, das zu tun, was meine Pflicht ist, gegenüber der Gemeinschaft und gegenüber der Menschheit. Ich werde ein Stück zu Fuß gehen, während Sie den Reifen wechseln, Johann. Die Nachtluft tut mir gut nach dem Champagner. In dieser Gegend, Exzellenz, da würde ich abraten. In diesen Vierteln von Wien treibt sich allerhand Gesocks rum und allerhand Gewürm. Ich kann schon auf mich aufpassen. Ich habe Sie gewarnt. Wer ist da? Da ist doch jemand. Zeigen Sie sich! Ich kann Sie sehen! Da! In den Schatten! Ich bin bewaffnet! Ich warne Sie zum letzten Mal! Bleiben Sie stehen! Nochmal schieße ich nicht vorbei! Sie haben auch diesmal nicht vorbeigeschossen, Exzellenz! Wer sind Sie? Ich kenne Sie! Innozenz! Franz Innozenz! Sie haben mich zum Tode verurteilt, obwohl ich unschuldig war. Kurz vor Kriegsende. Ich habe viele zum Tode verurteilt. Sehr viele. Sie waren krank. Todkrank. Und wollten möglichst viele mit sich ins Grab nehmen. Aber nun sind sie wieder gesund und die anderen sind ihnen vorausgegangen. Franz Innozenz, ich erinnere mich. Wie konnten Sie dem Henker entkommen? Nun, ich gratuliere Ihnen. Es waren schlimme Zeiten. Ich bin der Guillotine nicht entkommen. Sie hat mir den Kopf vom Rumpf getrennt. Sehen Sie hier? Das kann doch nicht. Doch, Sie sehen richtig. Exzellenz, und es ist auch keine Einbildung. Ich stehe. stehe vor ihnen. Und ich bin längst tot und verrotte. Die Würmer wühlen schon in meinen Därmen. Was willst du? Du kannst mich nicht schrecken. Ich habe gewartet, bis sie bereit waren für ihre Strafe. Alle haben gewartet. Und jetzt ist die Stunde gekommen. Was soll das? Wer seid ihr? Lasst mich los! Sie alle haben gewartet, um ihnen den Prozess zu machen, Exzellenz. Sehen Sie in Ihre leeren Augen. Sie haben lange gewartet und nun werden Sie jeden einzelnen Fall verhandeln. Und für jeden werden Sie verurteilt werden. Dazu haben Sie kein Recht. Kein Recht! Richter Albert Verbergen, Sie sind angeklagt des Mordes in 10.000 Fällen. Nein! Nein! Lass mich! Er war allein? Ganz sicher. Die Häuser hier sind baufällig. Eine Glasscheibe muss sich gelöst und ihn getroffen haben. Aber sehen Sie den Ausdruck in seinen Augen? Oh mein Gott. Das Grauen. Als wäre er lebendig in Stücke geschnitten worden. Kein schöner Tod. Echt nicht. Es ist ein Komet. Ein grüner Komet. Aber er füllt den halben Himmel aus. Und da hinten, die Wolken, das sieht nach einem Sturm aus. Gehen wir weiter. Wir sind nun schon seit Stunden unterwegs. Und wir kommen dem Pylon keinen Schritt näher. Doch, das Licht ist größer geworden. Ich bin mir ganz sicher. Wir müssen nur noch ein Stück weitergehen. Und dann kommen wir zu dem Licht. Ich kann es genau erkennen. Das ist nicht mehr weit. Vielleicht 1 oder 2 Kilometer. Also gut. Kommen Sie. Ich helfe Ihnen hier rüber. Danke. Ich erinnere mich an einen Film, in dem ich mitgespielt habe. Über Geister, die sich jeden Abend trafen, um sich die Verbrechen zu erzählen, die sie als Lebende begangen haben. Vorsicht! Der Kotflügel. Ja. Aber Sie wissen nicht, dass Sie... Nanu? Diese Schramme? Was ist damit? Das glaube ich nicht. Das ist doch... Aber ja... Das ist mein Auto. Das habe ich jahrelang gefahren. Mein alter Mini. Und wie kommt er hierher? Ich erinnere mich nicht. Ich hatte ihn zuletzt als... Nein. Moment. Das fällt mir gleich wieder ein. Bist du dir sicher, dass du ohne Wagen auskommst? Das ganze Wochenende. Du kannst ihn haben. Guck mal, die Leute, die auf das Haus aufpassen, die haben den Kühlschrank aufgefüllt. Und im Dorf, da hätte doch ohnehin alles geschlossen. Ich halte es trotzdem für keine gute Idee. Wir haben noch so viel vorzubereiten. Es ist nur eine Tournee, ja? Auf die ich im Übrigen überhaupt keine Lust habe, wenn ich ehrlich bin. Deine Fans freuen sich auf dich. Mhm. Nach all der Zeit. Ja, meine Fans. Und was ist mit der Presse? Die werden mich belauern. Die werden gucken, na, ist sie noch die Alte? Sieht man ihr das an, dass sie durchgeknallt ist? Hä? Es wird ein wunderbares Comeback nach der langen Pause. Mhm, schauen wir mal. Und alle werden dich lieben. Du bist süß, Max. Da vorne rechts. Und dann die Klippe rauf. Ganz schön einsame Gegend hier draußen. Als wir Kinder waren, war noch mehr los. Aber es sind so viele Leute weggezogen. Wir sind da. Beeindruckend. Mein Vater mochte dieses Haus sehr. Er mochte das Meer. Ich bring deine Tasche rein. Es gibt Firmen, die sowas machen, das weißt du, ne? Wohnungsauflösung. Ich muss das selbst tun. Das ganze Haus ausräumen? Die Sachen meiner Mutter durchsehen. Ich muss einen Schlussstrich ziehen, verstehst du? Das hat auch der Psychologe in der Reha gesagt. Es ist noch so vieles unverarbeitet. Wie lange hat deine Mutter hier allein gelebt? Fast 20 Jahre. Dass sie es so lange ausgehalten hat, nach dem Tod deines Vaters. Sie hat immer darauf gewartet, dass Melanie zurückkommt. Die sie eines Tages plötzlich vor der Tür steht und sagt, Mama, ich bin wieder da. Melanie, deine Schwester? Ja. Du hast ja immer ein Geheimnis daraus gemacht, was damals genau passiert ist. Vielleicht ist das ein Fehler, Ellie. Man kann dir nicht helfen, wenn man nicht weiß... Meine kleine Schwester. Sie ist entführt worden. Unten, auf dem Dorfspielplatz, vor über 20 Jahren. Was? Ich war damals noch in der Pubertät. Ich sollte auf sie aufpassen. Und plötzlich, da war sie nicht mehr da. Das ist entsetzlich. Die Polizei hat alles abgesucht. Man fand den Kinderwagen unten an der Straße. Aber sie selbst ist nie wieder aufgetaucht. Mein Vater hat es nicht überwunden. Und ein paar Wochen später sprang er von der Klippe. Du solltest nicht allein hier bleiben. Und dann noch das ganze Wochenende, bei diesem Wetter. Ich komme zurecht. Versprochen. Du musst los. Das Treffen mit dem Produzenten. Na gut. Aber ich bin spätestens Sonntagabend wieder hier. Und wenn irgendwas ist, rufst du mich an, ja? Das Telefon ist schon abgemeldet. Und Handynetz gibt es hier oben nicht. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Ich muss das tun, Max. Und was soll hier schon passieren? Und hier noch die Wetteraussichten. Das Tief über den Azoren bleibt weiterhin wetterbestimmend für Nordwesteuropa. Für die Küstenregionen wurden bereits Sturmwarnungen ausgegeben. Also, wenn Sie nichts wirklich Wichtiges zu erledigen haben, bleiben Sie zu Hause. Mümmeln Sie sich ein und machen Sie sich einen gemütlichen Abend. Ja, das habe ich auch vor. Und hier geht es jetzt weiter mit einem Horrorfilm. Hallo? Bitte machen Sie auf! Ich sehe doch, dass jemand da ist! Ja, wer ist denn da? Bitte! Ich habe mich verlaufen und das schüttet wie aus Kübeln! Sind Sie ganz allein? Ja, ich habe das Auto im Dorf stehen lassen. Ich wollte eine kleine Wanderung machen durch die Klippen und plötzlich hat es angefangen und mein Handy funktioniert auch nicht mehr. Es gibt hier kein Netz. Kommen Sie erstmal ans Feuer, Sie sind ja völlig durchnässt. Danke. Oh, ich tropfe Ihnen alles voll. Hier, nehmen Sie das Handtuch. Ja, möchten Sie vielleicht auch einen Tee? Der wird Sie aufwärmen. Gern. Das ist sehr nett. Ich bin zum ersten Mal in dieser Gegend. Ich habe das Wochenende frei und wollte einfach mal raus aus der Stadt. Ja. Danke. Vorsicht, er ist heiß. Sie müssen pusten. Warum sehen Sie mich die ganze Zeit so an? Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Entschuldigen Sie. Ach ja, das kann schon sein. Sie haben mich vielleicht schon im Fernsehen gesehen oder im Kino. Ellie van Horn. Ellie van Horn? Meine Güte, ja. Ich habe schon viele Filme von Ihnen gesehen. Oh, Sie zittern ja ohne Ende. Sie werden sich den Tod holen in den nassen Klamotten. Haben Sie nicht mal eine Jacke dabei? Ach, wenn Sie vielleicht einen Schirm für mich... Ach, so Quatsch. Dann würde ich mir ja ewig Vorwürfe machen. Los, kommen Sie mit rauf. Wohin denn? Ich lasse Ihnen ein heißes Bad ein. Und was Trockenes zum Anziehen finden wir bestimmt auch noch für Sie. Ich suche Ihnen noch einen warmen Pulli raus. Die Sachen sind mir ein bisschen zu groß. Ach, krempeln Sie die Jeans einfach um. Übrigens, Ihren Namen haben Sie mir noch nicht verraten. Mel. Schon verrückt, oder? Was? Da fährt man hier raus an die Küste und... Wie groß ist wohl die Chance, hier überhaupt jemanden über den Weg zu laufen? Und dann noch einer so bekannten Schauspielerin. Ich bin hier aufgewachsen. Das war mal das Haus meiner Familie. Ich bin dabei, es zu verkaufen. Meine Mutter, sie hat hier noch gewohnt. Sie ist vor kurzem verstorben. Hier, ziehen Sie den über. Der müsste Ihnen passen. Danke. Darf ich mich ein bisschen umsehen? Klar. Es ist ein sehr schönes Haus. Es war der ganze Stolz meines Vaters. Den großen Kamin unten im Wohnzimmer, den hat er selbst gebaut. Was haben Sie? Dieses Muttermal da unter Ihrer Achse, das so aussieht wie ein Seestern. Ja. Melanie? Bist du es wirklich? Ich habe mich nicht verirrt. Ich beobachte dich schon ein paar Wochen. Seit ich weiß, wer ich bin und wer du bist. Ich habe mich nur bisher nicht getraut, dich anzusprechen. Ich begreife das alles nicht. Wo kommst du plötzlich her? Wo warst du diese 20 Jahre? Unsere Mutter hat sich immer geweigert, hier wegzuziehen. Sie war bis zum Schluss davon überzeugt, du würdest eines Tages zurückkommen. Ich konnte nicht. Ich habe das alles nicht gewusst. Ich bin bei einer anderen Mutter aufgewachsen. Verstehst du? Nein. Diese andere Frau, sie war für mich meine Mutter. Sie hat mich immer geliebt und behütet. Ich wusste es nicht besser. Ich habe nicht gewusst, dass sie damals ihr Kind verloren hat und mich auf einem Spielplatz gestohlen hat als Ersatz. Oh Gott. Ich war noch zu klein. Und dann, vor einem halben Jahr, hat sie mir die Wahrheit gesagt auf dem Sterbebett. Ich habe das alles gar nicht fassen können. Komm, komm, komm her. Warum habt ihr mich nicht gesucht damals? Warum habt ihr nicht alles unternommen, um mich zu finden? Das haben wir doch. Es waren wochenlang Anzeigen in den Zeitungen und Spots im Fernsehen und im Internet. Mit Aufforderungen an die Entführer, sich zu melden. Vater hat Geld geboten. Aber es kam nie eine Forderung, nie ein Lebenszeichen. Ich verstehe. Ein paar Wochen danach ist Vater von der Klippe gefallen. Mutter ist hier geblieben, hat gewartet und gewartet. Und ich habe mir nie verzeihen können, dass ich dich damals auf dem Spielplatz kurz aus den Augen gelassen habe. Ja, du solltest auf mich aufpassen. Aber jetzt wird alles wieder gut. Ja. Jetzt sind wir wieder zusammen. Und wir werden uns nie wieder trennen, ja? Nein, nie wieder. Freust du dich? Das ist das Schönste, was je passieren konnte. Das ist die Küche. Sie ist noch fast genauso wie damals. Mutter hat nie etwas modernisieren lassen. Ja, ich kann mich erinnern, glaube ich, dass ich hier in dieser Küche gesessen habe. Aber du warst keine 3 Jahre alt. Ich kann mich erinnern. Ich habe auf einem Hochstuhl gesessen. Ja, du hattest so einen Stuhl. Und ich habe Haferbrei gegessen. Süßen Haferbrei. Das war dein Lieblingsessen. Haferbrei mit Kakao. Das ist ja unglaublich, dass du das wieder weißt. Ellie, weißt du, was ich gern tun würde? Sag. Ich würde gern noch einmal dort an diesem Tisch sitzen, wie früher, und süßen Haferbrei essen. Oh. Kochst du mir welchen? So, ja, lass es dir schmecken. Boah, es wird wohl gar nicht mehr aufhören zu regnen, was? So hast du ihn mir früher auch immer gemacht. Mit Zucker und Kakao und heißer Milch. Dieser alte Gasherd, der gehört wirklich verschrottet. Du hast ihn mir oft gemacht und du hast oft auf mich aufgepasst. Ja, wenn Mama bei der Beautypflege war oder sich mit Freundinnen traf. Dabei hätten wir uns leicht einen Babysitter leisten können. Du hast es hier nie gemocht. Hier auf dem Land. Du wolltest immer weg. Ich wollte ins Theater. Das wusste ich damals schon. Ich habe mich immer hier weggeträumt aus diesem trostlosen Kaff. Deshalb habe ich vielleicht auch nicht so aufgepasst, wie ich hätte sollen. Damals, an diesem Tag auf dem Spielplatz. Als die fremde Frau, die... Du hast nicht aufgepasst. Ein Löffel für Mama. Ein Löffel für Papa. Es ist schön, wenn du mich so fütterst wie früher. Das Gewitter kommt immer näher. Hörst du das? Der Abstand zwischen Blitz und Donner. Ey, was machst du? Ich mag den blöden Brei nicht. Das hast du früher auch immer gemacht. Wenn du ihn nicht mehr wolltest, dann hast du einfach angefangen, ihn auszuspucken. Ey, hört auf, bitte. Ih, das ist eklig. Ey, meine Bluse. Jetzt hör, ist gut, jetzt hörst du jetzt auf? Oh, komm, Mel, du versaust mir die halbe Küche. Jetzt guck dir doch mal meine Sachen an. Das ist so ein schöner Pulli, wirklich. Hörst du jetzt auf? Du hörst jetzt auf. Ey, das ist nicht mehr witzig. Ellie wird hässlich, Ellie wird hässlich. Hör auf, jetzt mit dem Brei rumzuspritzen. Das ist ekelhaft. Sag mal, hörst du nicht, was ich sage? Oh, verdammt. Was jetzt? Schüttelst du mich jetzt, so wie früher? Ah! Licht? Was ist mit dem Licht? Der Blitz hat irgendwo eingeschlagen. Irgendwo. Was suchst du? Ich habe Kerzen. Ich habe immer Kerzen. Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. Ich mag das einfach nicht. Ich mach gleich ein paar davon an. Dann haben wir wieder Licht. Es wird ja sicher schnell repariert, wenn der Blitz irgendwo einschlägt. Das kann lange dauern. Glaubst du? Hast du Angst, Ellie? Du nicht? Ja, ich kann sehen, dass du Angst hast. Ich sehe es an deinen Augen. Hast du etwa Angst vor mir? Unsinn. Warum sollte ich? Ich weiß nicht. Warum solltest du? Wir gehen jetzt besser schlafen. Es ist schon sehr spät und ohne Strom können wir ja ohnehin nicht viel tun. Ich will aber noch nicht schlafen gehen. Schlafen ist blöd. Da kommen immer die schrecklichen Träume. Das weißt du doch, oder? Deshalb warst du doch in der Psychiatrie, oder? Warum antwortest du nicht? Woher kannst du wissen, dass ich... Ja, du weißt es. Deshalb nimmst du auch immer die Schlaftabletten. Starke Tabletten. Ohne die kannst du gar nicht schlafen wegen der Träume. Ich will noch nicht schlafen. Ich möchte lieber Verstecken spielen. Es ist gerade so schön dunkel. Komm, wir spielen Verstecken. Nein, wir spielen jetzt nicht. Melanie, warte! Wo willst du hin? Du musst mich suchen. Los, komm. Nein. Komm und such mich, Ellie. Das ist doch albern. Wir sind zwei Erwachsene. Mich. Bitte auf mit dem Unsinn. Melanie, ich sag das nicht nochmal. Ja. Hör auf. Halt. Wo bist du? Halt. Hier bin Wo bist ich. Du? Hier. Ich seh dich nicht. Hier, direkt hinter dir. Du hörst jetzt sofort auf damit. Warum? Das macht doch Spaß. Nein, mach das nicht. Mir schon. Wir gehen jetzt schlafen. Oh, ich erinnere mich an den Kamin. Den hat Papa gebaut, damals gerade. Ja, er hat ihn selbst gebaut. Vieles hier im Haus war eine Baustelle. Der offene Kamin ist eine Attrappe. Papa hat ihn einfach vor der Wand hochgezogen. Betrieben wird er mit einer Gasflamme. Ja, das stimmt. Seltsam, dass Papa die Kaminwände so dick gemacht hat, nicht? Und doch zerbröselt langsam alles. Mutter hat nichts verändert. Es müsste vieles renoviert werden, aber das soll der Käufer machen. Ich bin nur hier, um das Haus auszuräumen. Deine schlimmen Träume, wovon träumst du? Träumst du von mir? Natürlich. Natürlich träume ich von dir. Ich muss ja mit dieser Schuld leben, dass ich damals... Was? Dass ich damals nicht aufgepasst habe auf dem Spielplatz. Was genau träumst du? Das weiß ich nicht. Ich erinnere mich nie. Nie lange. Kommt der Kamin darin vor? Dieser Kamin? Ich weiß nicht. Der ist wirklich schon baufällig. Besser, der neue Käufer lässt ihn ganz herausreißen. Pass doch auf. Hier, da bröckelt schon der ganze Mörtel. Man kann ganze Backsteine herausziehen. Hier. Was soll denn das? Du machst ihn kaputt. Er ist eingestürzt. Das gibt's doch nicht. Was hast du gemacht? Dahinter ist ein riesiges Loch in der Wand, siehst du? Halte die Kerze höher. Papa hat etwas mit eingemauert. Da hinten liegt es, da unter dem Schutt. Kannst du erkennen, was es ist? Das sieht aus wie ein kleines Skelett. Das bin ich, nicht wahr? Ich habe geschrien und mit meinem Essen herumgeplanscht an dem Tag, nicht wahr? Ich habe geschrien und dich genervt. Du hast immer genervt. Und ich musste immer auf dich aufpassen. Und an dem Tag hast du es nicht mehr ausgehalten. Du hast mich genommen und geschüttelt, geschüttelt und geschüttelt. Und ich habe immer lauter geschrien. Endlich auf, hör auf. Und dann gab es ein Knacken. Und ich war still, mucksmäuschenstill. Mein Genick war gebrochen. Davon weiß ich nichts, davon weiß ich nichts. Vater kam nach Hause, hat sofort begriffen, was passiert war und beschlossen, dass Mutter es nie erfahren durfte. Er hat meine Leiche im Kamin versteckt, aber er konnte nicht damit leben. Ein paar Wochen später fiel er von der Klippe. Ich weiß es nicht. Du hast es verdrängt. Jahrelang die andere, die erfundene Geschichte eingeredet, bis sie wahr wurde. Aber die wirkliche Wahrheit ist erhalten geblieben in deinem Kopf. Der Regen hat nachgelassen. Wollen wir einen Spaziergang machen? Nein. Nein. Doch. Wir machen jetzt einen Spaziergang. Nein. Hinauf zur Klippe. Nein, nein, das will ich nicht. Nein. Doch, du willst. Es ist genau das, was du willst. Nein! Nein! Der Sturm wird immer stärker. Sehen Sie die Wolkenwand? Wir sind gleich da. Nur noch hier durch. Es ist ein Bus. Ein Reisebus. Die Notbeleuchtung brennt. Ich sehe Menschen. Hier sitzen Menschen drin. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hören Sie uns nicht. Die Scheiben sind so hoch. Können Sie etwas erkennen da drin? Ich steig hier rauf. Hallo? Vorsicht! Ich kann drei Leute sehen. Zwei Männer und eine Frau. Ich glaube, sie schlafen. Die kriegen wir schon wach. Sie wollen? Albert! Das sind gar keine Wolken. Jetzt helfen Sie uns doch! Das ist eine Wasserwand! Was? Hallo! Nein! Aufwachen! Hallo! Hallo! Hallo! Nacht und Neumond von Bodo Traber. Mit Kathleen Gavlich, Oliver Striezel, Barnaby Metschurat, Josephine Hagen, Norman Matt, Tommy Pieper, Katharina Wackernagel, Daniel Brunett, Carrie Gettman, Dirk Müller, John Julian, Romanus Fuhrmann, Udo Schenk, Florian Krob und Jörg Buttgereit. Musik André Abshagen. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Luzi Kurt. Regie Bodo Traber. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018.